Deutschlandfunk Kultur Freispiel. Die Geschichte des Krieges im Radio ist eine Geschichte von Stimmen und den Apparaten zu ihrer Übertragung und Speicherung. Die Geschichte des Radios beginnt vor dem Radio und sie beginnt mit einem Knall. Stopp! Knallfunken oder der Missbrauch von Heeresgerät. Krieg im Hörspiel seit 1914. Eine kleine Mediengeschichte mit Marschmusik von Jochen Meißner. Prolog. Funkkrieg. Die Geschichte des Funks in Deutschland beginnt mit einem Funken, dem Urknall von Nauen. Also, wenn ich der Literatur Glauben schenken darf, waren wohl diese Apparate damals, man hat das wohl scherzhaft so gesagt, dass die in ihrer Lautstärke wesentlich größer waren als die Reichweite. Also das war schon in den ersten Versuchsjahren wirklich so, dass das unwahrscheinlich geknallt hat. Uwe Streich, Diplom-Ingenieur und Leiter des regionalen Service-Managements bei Media Broadcast, einem Betreiber von Rundfunksendeanlagen. Ja, wenn man so will, ist das der Urknall von Nauen, die Knallfunkenstrecke, das Herzstück der damaligen Sender. Man hat zwei pilzförmige Elektroden, die sich hier gegenüberstehen mit einem gewissen Abstand. Zwischen diese zwei Elektroden hat man eine Gleichspannung angelegt, 150.000 Volt, und hat dann also diesen Überschlag zwischen den beiden Elektroden genutzt, um etwas auszustrahlen. Das war zunächst Langwelle. 3000 Kilometer etwa hat man damit erreicht. Auf bis zu 30 elektrische Entladungen pro Sekunde brachte es zu Beginn des Jahrhunderts der Knallfunksender im havelländischen Nauen bei Berlin. Mit ohrenbetäubendem Lärm und grellen Lichtblitzen mit hohem UV-Anteil entlud sich eine Batterie aus 360 Leidener Flaschen, sodass man den Raum nur mit Ohrenschützern und Schutzbrille betreten konnte. Betrieben wurde der Sender von einer fahrbaren Dampfmaschine mit 35 PS, einer ausrangierten Lokomobile aus einer Brauerei. Los, Kunze, Folie aufschütten, wir wollen telegrafieren. Es waren die elektrischen Funken, aufgrund derer Hans Bredow 1921 dem Rundfunk seinen Namen geben sollte. Doch begonnen hat das Radio als Befehlsübermittlungsmaschine und als Nachrichtendienst. Mit den von der Knallfunkentechnik erzeugten Langwellen konnte man die Kolonialtruppen in Deutsch-Südwest befehligen, ebenso wie die Zeppeline, die im Ersten Weltkrieg London bombardierten. Von Nauen aus wurden auch die U-Boote der Kriegsmarine kommandiert. Auch wenn die Knallfunkentechnik in den 20er Jahren endgültig außer Dienst gestellt wurde, bleibt eines ihrer Merkmale immer noch aktuell. Sie war binär, sie war digital. Statt Nullen und Einsen wurden jedoch kurze und lange Signale übertragen. Morsezeichen. Betrieben wurden die Sendeanlagen von der Gesellschaft für drahtlose Telegrafie, einer Tochterfirma von AEG und Siemens, besser bekannt unter dem Namen Telefunken. Anfang des vorigen Jahrhunderts arbeitete dort eben jener Hans Bredow, der später einer der entscheidenden Wegbereiter des Radios in Deutschland werden sollte. Im Ersten Weltkrieg versorgte Bredow von Mai bis August 1917 einen ganzen Frontabschnitt bei Rethel in Nordfrankreich mit einem Rundfunkprogramm. Empfangen wurden seine Sendungen, die aus vorgelesenen Zeitungsartikeln und Musik von Schallplatten bestanden, von Heeresfunkgeräten. Jedenfalls so lange, bis eine höhere Kommandostelle davon Wind bekam und dieses als Missbrauch von Heeresgerät unterband. Für den Medienwissenschaftler Friedrich Kittler führt dies zu der steilen These, dass Unterhaltungsindustrie in jedem Wortsinn Missbrauch von Heeresgerät sei. Eine These, für die Kittler technikgeschichtlich empirische Belege hat. Als Karl-Heinz Stockhausen zwischen Februar 1958 und Herbst 1959 im Kölner Studio des Westdeutschen Rundfunks als erste elektronische Komposition seine Kontakte abmischte, stammten Impulsgenerator, Anzeigeverstärker, Bandfilter, Sinus- und Rechteckoszillator alle aus ausrangiertem Gerät der US Army. Ich würde ungern so missverstanden werden, als sei nun mit diesem blöden Heraklit-Zitat, das Hitler immer im Munde führte, der Krieg der Vater aller Dinge. Edison hat das Grammophon nicht erfunden, oder um Krieg zu machen, Krieg zu führen oder Krieg aufzuzeichnen. Das passiert auch. Ich denke immer, Speichertechnologien sind eigentlich relativ unabhängig in ihrer Entwicklung vom Krieg, wohingegen Übertragungstechniken, das ist klar, dass die Kämpfer oder die Krieger eben immer Interesse daran haben, am schnellsten informiert zu sein und dass deshalb diese großen Schübe und Eskalationen in der Nachrichten- und Übertragungstechnik eben zumal in der Neuzeit auf Kriegstechnologien zurückgehen. Friedrich Kittler im Gespräch mit Egon Bunne. Aus den Gräben in den Äther. Wovon handelt das Radio, wenn es vom Krieg spricht? Es handelt, wovon alle Medien handeln, von sich selbst. Und es enthält, was alle Medien enthalten, ein anderes Medium. Und als solche reden sie immer auch von sich, mal mehr, mal weniger. Ab und zu sogar an der ersten Person Singular. Und das schon vor dem Ersten Weltkrieg. Verehrte Anwesende, mein Name ist Grammophon. Ich bin der Edison-Phonograph. Beachten Sie genau, was ich Ihnen sage. 1991 produziert der Hörspielautor Andreas Ammer zusammen mit Lars Kurz das Stück Kaiser Wilhelm Overdrive, das vier Jahre später stark verändert mit der Musik von FM Einheit in der dreiteiligen Tonträgeroper Deutsche Krieger aufgehen wird. Verehrte Zeit- und Festgenossen, sehen Sie auch heute hier keinen lebenden Redner vor sich, sondern ich, die Sprechmaschine, habe das Vergnügen, Sie alle auf das Herzlichste zu begrüßen. Und deshalb, meine Damen und Herren, rufe ich Ihnen zu, so laut es meine Konstruktion gestattet. Die Autoren verschalten die Stimmen von Reklameschallplatten, die für ihre Abspielgeräte warben, mit dem Aufruf Kaiser Wilhelm II. An das deutsche Volk vom 6. August 1914. Da befand sich das Deutsche Reich seit einer knappen Woche im Krieg. Der König rief mit stolzem Blick: Es muss selbst das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden über Feld und der Feind. Der König rufet laut mit schäumendem Mund. Darum auf zu den Waffen. So klang es. Aufgezeichnet wurde dieser Aufruf erst am 10. Januar 1918 von Wilhelm Dögen, Mitglied der Preußisch-Phonographischen Kommission, der später das Lautarchiv der Preußischen Staatsbibliothek gründen sollte. Die Aufzeichnung erfolgte also weder live, noch wurde sie irgendwohin übertragen. Nicht das einzige Dokument aus der Frühzeit des Radios, das erst für die Nachwelt produziert wurde. Im Phonographenkrieg gesellt Andreas Ammer der Stimme des Kaisers die melodiöse Stimme von Alexander Moissi bei, dem berühmtesten Schauspieler seiner Zeit. Noch nie war Deutschland überwunden, wenn es einig war. Weil jede Aufzeichnung prinzipiell beliebig auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt werden kann, verlagert sich die Entscheidungskompetenz vom Sprecher auf das Medium. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Es muss denn der Feind nun entscheiden. Es muss denn der Frieden nun entscheiden. Kaiser Wilhelm Overdrive. An derartige Manipulationen des Materials war an der Frühzeit des Radios nicht zu denken, weil die Übertragungstechnik der Speichertechnik weit voraus war. Der Erste Weltkrieg, der ganze Landschaften denaturierte, der Soldaten zu Menschenmaterial degradierte und in den Waffen zu bloßen Massenvernichtungsmitteln degenerierten, war der erste Krieg der Echtzeit-Telekommunikation. Hütet euch vor den Anarchisten, Anarchisten, Anarchisten! 1929, als auch Erich Maria Remarques Antikriegsroman Im Westen nichts Neues erschien, wurde am 17. Oktober vom Münchner Rundfunk das Originalhörspiel Brigadevermittlung von Ernst Johansen gesendet. Es sollte das erfolgreichste Hörspiel seiner Zeit werden. Das Original ist verloren gegangen, aber um 1960 herum produzierten sowohl der Norddeutsche Rundfunk als auch der Rundfunk der DDR Neufassungen des Stückes. Es spielt hauptsächlich im Unterstand einer Fernmeldekompanie, die die Frontkämpfer mit den Befehlshabern in der Etappe verbindet. Während die Radiowellen des Hörspiels die Sphäre des Äthers durchquerten, stammten ihre Signale aus den Erdkabeln zwischen den Schützengräben. Das Medium Radio enthält das Medium Telefon. Brigadevermittlung. Dringend 8 Larry, Kommandeur. Die Leitung ist besetzt. Geben Sie mir eine andere Leitung. Ich habe zurzeit leider nur noch Leitungen nach vorne frei. Herrgott, dann trennen Sie eine Verbindung. Das darf ich nicht. Meine Fresse, Menschenskind. Kurzschüsse eigener Geschütze mit Blausäure. Einen Augenblick. Vielleicht wird gleich eine Leitung frei. Hallo? Sind Sie noch am Apparat? Ja. Artilleriekommandeur kommt. Hier Feldwebel Kramer. Kompanieführer ist gefallen. Im Abschnitt 2B eigene Kurzschüsse mit Gas. Der übliche Irrtum, Feldwebel. Vergeht nicht ein Tag, ohne dass wir die eigene Stellung getroffen haben sollen. Heute nennt man den unbeabsichtigten Beschuss der eigenen Truppen Friendly Fire. Dort drinnen in dem zusammengestürzten Gestein ist auch alles stumm. Es liegt aufeinandergewälzt, zusammengedrückt, ein einziger menschlicher Brei, den die herabbrechenden Steinmassen sofort wieder bedeckten. Aber klingt da nicht ein Laut aus der scheußlichen Masse, die einst Leben war? Aus einem Munde kommt es, dem noch Atem entströmt. Ganz hinten, wo der Stollen am tiefsten war, ragt noch ein Kopf unversehrt aus den Trümmern von Leibern und totem Fels, die den Körper des Mannes völlig umstricken. Viel direkter und scheinbar unvermittelter als Ernst Johansen schildert Edlef Köppen in seiner Textcollage »Wir standen vor Verdun« die Schrecken des Krieges. Das Radio schließt den Kreis zwischen den Elementen Erde und Äther. Und es konserviert auf gespenstische Weise die Stimmen der Toten. Ein Argument, das der zeitgenössischen Werbung nicht fremd war. Ich zaubere Ihnen auf Wunsch die Stimme und die Kunst längst dahingegangener herbei. Die Speichermedien sprechen also nicht nur von sich selbst, sondern auch mit den Stimmen der Toten. Damit sind sie Medien der Überlieferung, der Geschichte. Die Geschichte des Krieges beginnt, seltsamerweise wie die Geschichte überhaupt, damit, dass wir von Kriegen Nachricht bekommen. Die Bildung von Staaten ist scheint die Prämisse dafür, dass wir von Krieg reden und nicht von Gemetzel oder von Judenvernichtung und dergleichen. Und damit ist die Anerkennung des Feindes eigentlich, zumindest vor dem 20. Jahrhundert, mit garantiert. Diese Struktur, die den Krieg eigentlich auch nach Karl Schmitt immer etwas gehegt hat, also vom blinden Gemetzel unterschieden hat, von der Bartholomäusnacht Nacht oder dergleichen, das ist erst wohl jetzt mit dem 20. Jahrhundert und der fantastischen Lust, Kriege ohne Kriegserklärung zu beginnen und bis zur Ausrottung des Gegners zu führen, verkommen. In seinem historischen Tatsachenbericht In den Tod, Hurra! Hat der Feature-Autor Helmut Kopetzky 1980 deutsche und britische Veteranen des Ersten Weltkrieges befragt. They were in lines. What I couldn't understand is why they came over so close together instead of apart, a matter about 5 yards apart. Sie kamen in Reih und Glied, einer dicht neben dem anderen. Weshalb sie nicht mehr Abstand hielten, konnte ich nie verstehen. Wenigstens 5 Meter von einem zum anderen. But you couldn't miss. Aber so waren sie nicht zu verfehlen. They were like animals on several occasions when they'd come over and they stopped. And they wouldn't die, honestly. Manchmal waren sie wie die Tiere, wenn sie angriffen. Und sie starben auch nicht ordentlich. They died in. And I kept on dying it. Hating everything in sight. Sie starben mit Hass. Hass noch im Tod und mit dem letzten Blick. It was definitely hatred. Ehrenhaft sterben, ohne Hass, in Ausübung des Kriegshandwerks mit, wie es Clausewitz 100 Jahre vorher postuliert hatte, Mäßigung und Rücksichtlichkeit nach hergebrachten Konvenienzen, ist auf Seiten der Generalstäbe in Zeiten des maschinellen Krieges keine Option. Ab! Exkurs. Das Prinzip live. The back motors of the ship are just holding it just enough to keep it from... It bursts into flame. It bursts into flame and it's falling. It's crashing. Watch it. Watch it. Get out of the way. Get out of the way. Get it, Charlie. It's crashing. And it's crashing. It's crashing terrible. Die radiophone Urszene, die die Wirkungsmacht des Prinzips live begründete, stammt aus dem Jahr 1937. Es war der 6. Mai, als der Reporter Herbert Morrison von der katastrophalen Landung des Luftschiffes Hindenburg berichtete und, überwältigt von den Ereignissen, die Schrecken des Realen mit seiner Übertragung verknüpfte. Nicht nur seine Stimme, sondern auch den Wachsplatten, auf die sein Tontechniker Charlie Nielsen die Live-Reportage mitgeschnitten hatte, hörte man die Erschütterung durch die Explosion des Luftschiffes an. Ohne diese Hörerfahrung hätte das berühmteste Hörspiel der Geschichte nicht die Resonanzen hervorrufen können, die es erzeugt hat. Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Die fiktive Reportage von einer Invasion der Marsianer verunsicherte damals Amerika und besonders die Zeitungsredaktionen, die ihr Nachrichtenmonopol durch das neue Medium bedroht sahen. Gegen die ausgeklügelte Dramaturgie des Stückes, das langsam beginnt und in der Temposteigerung reale und erlebte Zeit entkoppelt, und gegen die meisterhaft fingierten O-Töne halfen weder die Sprünge in der Zeitachse noch der mehrfache explizite Hinweis darauf, dass es sich um Fiction handelte. Welts Abmoderation, die als Reaktion auf wütende Anrufe im Sender das Stück zum Halloween-Scherz erklärte, hatte den panikauslösenden Effekt nicht verhindern können. Nachdem sich die Aufregung gelegt hatte, zogen Ströme von Schaulustigen nach Grover's Mill, wo die Marsmenschen gelandet waren und die Grundstückspreise explodierten. In gewisser Weise wurde das Fiktive jetzt erst real, weil das Spiel nicht falsch sein kann, wenn das Geld echt ist. Die entscheidende Szene des Stückes ist die, in der ein Reporter auf dem Dach des CBS-Gebäudes live vor offenem Mikrofon stirbt. Now the smoke's crossing 6th Avenue, 5th Avenue, 100 yards away. Eine eigenständige deutsche Fassung des Stückes sollte Jahrzehnte auf sich warten lassen. 1977, 39 Jahre nach der Ursendung, wagte der damalige Leiter des Studios Akustische Kunst des WDR, Klaus Schöning, eine Inszenierung. Nicht Verdoppelung, die das Original vergessen macht, war die Absicht, sondern eine Art bewusst gemachte Annäherung an das Original. Ein vergeblicher Versuch, der sich seiner Vergeblichkeit bewusst ist. Die deutschen Texte sollten wie eine Folie sein, die ihre originale Vorlage sucht, jedoch nie ganz deckungsgleich mit ihr wird und natürlich auch nie werden kann. Die zentrale Kategorie der deutschen Realisierung war die der Übersetzung. Schon beim Originalhörspiel handelte es sich um die Übersetzung von einem Medium, dem Buch, in ein anderes, das Radio. Für die deutsche Fassung waren weitere Übersetzungsleistungen nötig, nämlich von einer Sprache in die andere und von einem Frequenzband auf ein anderes. Von der Amplituden- zur Frequenzmodulation, von der Mittelwelle AM zur Ultrakurzwelle FM. Da alle Ebenen kenntlich bleiben sollten, wurde das Stück zu einem akustischen Palimpsest. Aber das war nicht die einzige Sicherheitsvorkehrung, die verhindern sollte, dass man das Stück für bare Münze nahm. Einen begleitenden Essay hat Klaus Schöning: Die Wirklichkeit des Radios ist die Wirklichkeit des Radios oder Die Marsmenschen kommen genannt. Der Untertitel ist als Drohung zu verstehen. Nur wenn man permanent eine kritische Bewusstseinsspaltung gegenüber dem Medium aufrechterhält, entgeht man der Invasion. Nur die Selbstdistanzierung und die Perspektive des Beobachters von Beobachtern schützt vor der Überwältigung durch die Marsianer, will heißen durch das Prinzip Live. Meine Damen und Herren, ich erhalte soeben eine neue Nachricht aus Grover's Mill. Der aufmerksame Zuhörer weiß, dass auch der WDR-Moderator Teil des Spiels ist. Moderator, Spielmacher einer Reise in die Vergangenheit und nicht des Augenblicks. Sein Versuch, sich schließlich dann direkt mit seinem amerikanischen Original anzulegen und die Moderation als Live-Reportage vom Dach des New Yorker Funkhauses zu verkaufen – wir haben die Aufnahme übrigens nicht im Studio, sondern auf dem Dach des Kölner WDR-Funkhauses gemacht, endet damit, dass der deutsche Moderator den Text seines Originals überrundet, der amerikanische Kollege übersetzt jetzt gleichsam den Text seines deutschen Übersetzers und so stirbt er einige Sekunden vor ihm an dem imaginierten Rauch, der über New York City am 30. Oktober 1938 nach dem Willen von Orson Welles hintreibt. Jetzt verbreitet der Rauch sich schneller. Er hat Times Square erreicht. Die Menschen versuchen wegzulaufen, aber es nützt nichts. Sie fallen wie die Fliegen. Jetzt überquert der Rauch die Sixth Avenue. Die Fifth Avenue. Noch 100 Yards. Noch 50 Fuß. Und es hat alles nichts genützt. Als das Stück anderthalb Jahre später wiederholt wurde, erkundigten sich 158 Anrufer beim WDR nach den Marsmenschen. Roland Schimmelpfennig setzte ganz auf dieses Überwältigungspotenzial des Radios und ließ im Jahr 2000 vom Hessischen Rundfunk ein Hörspiel mit dem Titel »Krieg der Wellen – Clubnacht Spezial« mit Wiegald Boning und Gästen ankündigen. Doch Wiegald Boning kommt in seinem Stück kaum zu Wort und seine Gäste waren eher Ungebetene. Kurz nach Beginn der Sendung wird der Comedy-Star im Studio als Geisel genommen. Eine Bundeswehreinheit hat das Frankfurter Funkhaus besetzt und will eine Erklärung zum Kosovo-Krieg abgeben. Nach und nach werden alle Frequenzen des Senders gekappt und die Krisenberichterstattung aus Berlin beginnt. La, la, la, la, la, la, la, ich bin wieder da. Ruhe, ruhe, ich alles jetzt bleiben. Setzen Sie sich hin. Moment, das ist jetzt hier ist wahrscheinlich so versteckte Kamera. Und liebe Hörerinnen und Hörer, Sie wissen ja, versteckte Kamera, da macht man am besten mit. Ruhig! Aua! Sollen Sie mir mal helfen? Sie sind wahnsinnig geworden! Lesen. Ihr seid ruhig. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, versteckte Kamera, da macht man ja am besten mit, damit der Witz nicht kaputt geht. Also ich lese das jetzt einfach mal hier vor, das könnt ihr später rausschneiden, denn nicht. Ruhe! Wo? Hier. Ja. Meine Damen und Herren, ich muss die Sendung unterbrechen. Soldaten der Deutschen Bundeswehr haben gerade dieses Studio und auch das gesamte übrige Gelände des Hessischen Rundfunks hier in Frankfurt in ihre Gewalt gebracht und alle anwesenden Mitarbeiter von Radio und Fernsehen als Geiseln genommen. Die Rundfunksendung und... HR2. Wir setzen in Kürze unser Programm fort. HR2. Hier ist HR1. Zum Schutze der inneren Sicherheit unseres Landes hat heute Nacht. Wiegald Boning ist gekidnappt worden im Rahmen der Live-Sendung Clubnacht Special. Bundeswehr? Ja, ist eine bisher unbestätigte Meldung. Aber Sondersendung, wir sind dabei, Informationen zu bekommen. Telefone laufen heiß, also du wirst das Kind schon bringen, ja? Also gut. Wir unterbrechen das Programm der ARD mit einer Sondersendung der Nachrichtenredaktion aus Berlin, meine Damen und Herren. Wie wir soeben erfahren, ist vor wenigen Minuten das Funkhaus des Hessischen Rundfunks in Frankfurt von bisher noch nicht bekannten Tätern mit Waffengewalt besetzt worden. Regisseur Klaus Bulert hat für Schimmelpfennigs Stück professionelle Radiojournalisten eingesetzt, was die Glaubwürdigkeit enorm erhöht, denn der reportagehafte Jargon und die Formeln der Krisenbewältigung stimmen. Außerdem wurde auf desillusionierende Signale ganz verzichtet. Niemand behauptet, nur einen Witz machen zu wollen. Verschärfend kommt hinzu, dass das, was bei Orson Welles noch ein Handlungsumschlag darstellte, nämlich der Tod vor offenem Mikrofon, bei Schimmelpfennig zum apokalyptischen Schlusspunkt wird. Danach wird auch die Krisenberichterstattung aus Berlin vom Sender genommen. Das Radio schaltet sich ab. Der Rest ist Rauschen. Andrea! Andrea? Sind Sie da? Hören Sie mich? In Klaus Bulerts Inszenierung von Roland Schimmelpfennigs Krieg der Wellen wird deutlich, dass das Prinzip Live immer eine Kategorie der Vermittlung ist, eine Kategorie des Medialen, eine der Übertragung. Man ist in der Regel nie in Hörweite des Ereignisses. Es geht bestenfalls um die Suggestion eines unmittelbaren Dabeiseins, um eine Anmutung von Authentizität. Durch die Möglichkeit der Aufzeichnung und zeitversetzten Sendung, das Live on Tape, kommt zur räumlichen noch eine zeitliche Differenz hinzu. Der Live-Charakter einer Sendung kann also mal größer und mal kleiner sein. Eines ist er aber nie, unvermittelt. Das Radio als Instrument. Die Stärke eines guten Rundfunkprogramms liegt in der richtigen Dosierung zwischen Unterhaltung, Freude, Belehrung, Erziehung und Politik. Experimente gehören ins Laboratorium und nicht vor die Millionenschar der Rundfunkhörer. Es kann auch nicht Sache des Rundfunks sein, nur künftige Spitzenleistungen zu geben. Er muss seine Darbietungen wenigstens im großen Ganzen auf die breiten Massen einstellen, denn er hat ja nicht 1 oder 2000 begeisterte Kunstkenner und Kunstenthusiasten, sondern er hat eine Nation als Hörer. Wir möchten Klugscheißer sein, aber keine möchte gerne Klugscheißer. Wir pflegen liebevoll unsere Ignoranz. Wir wollen Ignoranten sein. Der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda und promovierte Germanist Joseph Goebbels wusste genau, was er mit dem neuen Medium Rundfunk anfangen wollte. Das Prinzip live war ihm schon aus den Wahlkämpfen mit Hitler vertraut, der mit dem Flugzeug ganz Deutschland durchquerte, um seine Reden zu halten, während Goebbels für deren Übertragung im Radio sorgte. Diese Arbeitsteilung fasste Goebbels in seinen Tagebüchern in die knappe Formel: Dort Hitler, ich Reportage. Inzwischen wurde über die Frequenzen der Mittelwelle ganz Deutschland versorgt und der Volksempfänger VE 301, dessen Nummer auf das Datum der Machtübergabe an Hitler am 30. Januar 1933 anspielte, wurde millionenfach verkauft. Einer der propagandistischen Höhepunkte des Rundfunkschaffens der Nazis war die Ringsendung am 24. Dezember 1942. Zu dem Zeitpunkt, an dem das Reich seine größte Ausdehnung hatte, wurden alle Truppenteile zusammengeschaltet, um in einem gespenstischen Chor ein Weihnachtslied zu singen. Achtung, noch einmal, Greta! Achtung, noch einmal, der Schwarzmeerhafen! Noch einmal der Schwarzmeerhafen auf der Halbinsel Krim. Wir bitten euch, Kameraden, jetzt in das schöne, alte deutsche Weihnachtslied jede Nacht mit einzustimmen. Diesem spontanen Wunsch unserer Kameraden fern drunten im Süden am Schwarzmeer schließen sich nun alle Stationen an. Jetzt singen sie schon am Eismeer und in Finnland. Und jetzt singen sie im Kampfraum um Reschef. Obwohl diese Ringsendung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht komplett live war und in Echtzeit sämtliche Fronten miteinander verschalten konnte, entfaltet diese Inszenierung noch nach Jahrzehnten ihre Wirkung, wenn auch gegen die ursprüngliche propagandistische Absicht. Weiß man doch, dass man durch das Rauschen der Frequenzen und die atmosphärischen Störungen, die das Ereignis mit Authentizität geradezu aufladen, einem Totenchor gelauscht hat, dessen Mitglieder wenig später zu Hunderttausenden gefallen sein werden. Das Radio war nicht nur Medium der Unterhaltung, es diente nach wie vor als Befehlsübermittlungsmaschine, und zwar auf Frequenzen, die noch nicht allgemein gehört werden konnten. Der Funk auf den Ultrakurzwellen ermöglichte als Panzerleitsystem den Blitzkrieg. Doch auch die Gegner des Regimes wussten, die neuen Medien zu nutzen. In Spanien funkte 1938 der deutsche Freiheitssender, ein Geheimsender der internationalen Brigaden, die Stimme der Freiheit in deutscher Nacht auf Welle 29,8. Ein Sonett von Bertolt Brecht in den Äther. Vorschlag, für den Krieg mit Hitler schießbare Radioempfangsgeräte zu bauen. Ich wollt, ihr sprecht zu ihnen vor den Schlachten und bautet für sie die Empfangsgeräte, die man wirft unter sie, als ob man säte, und fragte Tag und Nacht sie, was sie machten. Schlagt ihnen vor, sie sollen sich mit euch verbünden. Die Gründe sagt, beschießt sie mit den Gründen. Dass der Soldat Jürgen Tratt im Zweiten Weltkrieg auf Feindsender abhörte, weiß man, weil er über ein Contifon-Schallplattenschneidegerät verfügte und alles mitschnitt, was ihn interessierte. Musik, Reden, Radiosendungen, Telefongespräche und eigene Anmerkungen. Der Hörspielregisseur Ulrich Gerhardt hat nach der mühevollen Rekonstruktion der Folienschallplatten daraus 1993 ein Ready-Made-Hörspiel gemacht. Der Übergang über die Beresina. Ich spreche heute am 10. November 1942 von meinem kurzen Urlaub, den ich von der Ostfront erhalten habe. Diese Schallplatten bekommt man nicht mehr, um Aufnahmen zu machen. Ihr endgültiges Schicksal konnte wegen starker Abwehr nicht beobachtet werden. Ihre Vernichtung ist aber wahrscheinlich. Während Ulrich Gerhardt das Material selbst sprechen lässt, ohne den Restaurationsprozess auszublenden, durchsucht der Komponist und Hörspielmacher Ronald Steckel die Archive nach Material für sein Stück »Der Prozess der Erinnerung«, das auf Aussagen von Zeitzeugen und zeitgenössischen Tondokumenten basiert und 1995 urgesendet wird. Worum es mir ging, war, dass die Erzählweise den schrecklichen Subtext dieser ganzen Geschichten offenbart. Und deswegen habe ich mit großen Pausen gearbeitet, weil dann wirkt so ein Satz wie »Nichts ist mehr da, nichts«. Nichts ist mehr da, nichts. Die wurden dann nacheinander auf einen Platz geführt, ein freier Platz, wahrscheinlich der Exerzierplatz früher. Es gab keinen Pfahl zum Anbinden, es gab keine Augenbinde. Also die Gefangenschaft, das war schon ein Sehnsuchtsbild. Wenn man danach eine Pause macht, dann hat das eine wesentlich stärkere Wirkung auf die Wahrnehmung und das Bewusstsein. Dieses Prinzip habe ich eigentlich kategorisch in dem ganzen Stück angewendet, bis auf den Mittelteil, der sich vor allem mit Dokumenten beschäftigt, die aus dem Dritten Reich stammen. Lebensrecht, Kaiser, Regierung, Krieg, Verfall, Nation, Zusammenbruch. Diese Rede wurde Ende März 1933 in Potsdam gehalten, in der Garnisonkirche, vor Vertretern der gesamten deutschen Wirtschaft. Also die Wirtschaftsführer waren da, die ganze neue politische Riege. Und ich habe diese Dokumente, das waren zwei riesige 38er-Bänder, habe ich sozusagen untersucht, indem ich einfach die Substantive aus Hitlers Reden mir angehört habe und die rausgeschnitten habe. Also die habe ich isoliert und dann aneinander gehängt. Und dann entstand diese Sequenz, wo man von Hitlers Stimme gesprochen nur Substantive hört. Also emotional unheimlich unterfüttert, aber es wird da sozusagen ein ganzer Sprachraum sichtbar. Und zwar auch in einer Art und Weise, dass man merkt, wie kontaminiert das alles ist. Symbol, Lebenskraft, Nation, Jugend, Stimmung, Werterhebung, Gegenkraft, Vorsehung, Mut, Herrlichkeit, Freiheit, Menschenende. Eine andere Art der Dekonstruktion des Nazi-Radios betrieb Karl-Heinz Stockhausen in seinem Stück Kurzwellen. Einem Stück, bei dem die Musiker aufgefordert sind, nach bestimmten Spielanweisungen auf das Radio zu reagieren, die Klänge auf ihren Instrumenten nachzubilden und weiterzuleiten. Bei einer Aufführung im WDR 1969 waren das unter anderem die dumpfen Paukenschläge aus Beethovens 5. Sinfonie, die im Zweiten Weltkrieg von der BBC als Senderkennung verwendet wurden. Im Morse-Alphabet bedeutet Di-Di-Di-Da V für Victory. Ein paar tausend Kilometer weiter östlich auf dem Territorium der Achsenmacht Japan betritt eine andere Figur den Raum des Krieges. Eine besondere Form des irregulären Kämpfers. Fallende Kirschblüten. Opfer 1. fallen wie Kirschblüten im Frühling, so rein und strahlend. Drame, sono shinu kakugo ne shita to itta tokoro da ne. Wie sehr man sich auch auf den Tod vorbereitet. Es bleibt eine extrem bedrückende Situation, wenn man zum Sterben genötigt wird. Iwai Tadakuma, ehemaliges Mitglied einer Kamikaze-Einheit der kaiserlichen japanischen Armee. Wir wussten, bei dem Angriff werden wir sterben. Aber wir fügen den Amerikanern größtmögliche Verluste zu und gewinnen so der Niederlage noch einen Vorteil ab. Kurz vor dem Aufschlag wirst du entspannt sein. Du wirst lächeln. Die süße Atmosphäre deiner Jugendtage wird zurückkehren. Wenn du dich in den Feind stürzt, schrei aus vollen Lungen, sterbt. In diesem Moment werden dich alle Kirschblüten im Yasukuni-Schrein anlächeln. Vielleicht wirst du sogar einen letzten Klang hören, das Brechen von Kristall. Dann wirst du nicht mehr sein. Das Fallen von Kirschblüten, das Brechen von Kristall. Poetische Chiffren für den größtmöglichen Zynismus, der Opfer verlangt und Victims produziert. Eigentümlicherweise kann sich der Selbstmordattentäter dabei sogar in einer Win-Win-Situation fühlen. Er opfert das Höchste für seine Sache, stirbt den Märtyrertod und kann sich ewigen Heils gewiss sein. Wem diese Sicht der Dinge nicht gegeben ist, für den handelt es sich um die absolute Verdinglichung des Menschen. Er wird zu einer Drohne, einem Bombentransportgerät, das ohne jede Selbstbestimmung notfalls ferngezündet wird. Ein Signal, ein Bit, ein Knallfunken reicht. Doch ist dies nicht die einzige Form des Selbstopfers, die im Pazifikkrieg abverlangt und geleistet wurde. Die Strategen des japanischen Militärs waren da konsequent und erfolgreich. Zerschmetterte Diamanten. Opfer 2. 20 Millionen Freitode und unser Land kann gerettet werden. Vizeadmiral Onishi, Kamikaze-Chefstratege. Die Amerikaner landeten am 27. März auf unserer Insel. Das japanische Militär hatte geplant, dass sich alle Inselbewohner gemeinsam umbringen, um nicht den Amerikanern in die Hände zu fallen. Diese Gruppen Selbstmorde nannten sie das Zerschmettern von Diamanten. Etwa 1000 Leute waren auf diesem Platz versammelt. Wir wurden von den Amerikanern angegriffen, aus der Luft und mit Artillerie. Ich saß ganz still. Vor meinen Augen spielte sich eine seltsame Szene ab. Ein Mann brach einen jungen Baum ab. Er verwandelte sich in einen Wahnsinnigen. Er prügelte auf seine Frau und seine Kinder ein, so lange, bis er sie totgeschlagen hatte. Man hatte uns gesagt, wenn wir den Amerikanern in die Hände fallen, würden sie uns in Stücke hacken. Sie würden unsere Ohren, unsere Nasen, unsere Finger abschneiden und uns mit ihren Panzern überrollen. Wenn ich mich richtig erinnere, töteten wir Mutter als Erste. Wer Sichel oder Messer hatte, schnitt sich die Handgelenke oder den Hals auf. Wir hatten nichts. Als wir die Hände gegen unsere Mutter erhoben, schrien wir vor Schmerz. Zum Schluss müssen wir Steine genommen haben. Auf den Kopf. Dann brachten wir unsere jüngeren Geschwister um. Ich war 16. Kinjo Shigeaki, Lehrer. Der Kampf um den Äther. Jetztzeit. Die weißen Flecken auf den Generalstabskarten sind weitgehend getilgt. Per Satellit ist jeder Ort der Erde erreichbar. Mobile Telefone, die bisweilen auch Radios sind, ermöglichen dezentrale Kommunikation. Im Internet, das auch ein Radio ist, lautet die Devise Broadcast Yourself. Niemand muss mehr Kabel durch Schützengräben ziehen. Die technischen Infrastrukturen sind so weit miteinander vernetzt, dass die Kriegsführung von jedermann oder jeder Frau selbst in die Hand genommen werden kann. August 2001, Thea Dorn schreibt: Mein Schreibtisch steht in New York. Ich schaue aus dem Fenster in einen Garten und denke über eine Frau nach, die von ihrem Schreibtisch in New York, Berlin, London aufsteht, um ihren kleinen roten Koffer zu packen, zu einem großen öffentlichen Platz zu fahren und alles in die Luft zu sprengen. Sich, Koffer, Platz. Ich gehe shoppen bei Barney's und Saks Fifth Avenue und denke über Hegel nach und darüber, dass die bürgerliche Gesellschaft einst an ihrem Individualismus verrecken wird. Ich denke in diesem August 2001 nicht über junge Männer aus Ägypten, Saudi-Arabien oder dem Libanon nach, die sich Vollbärte abrasieren, um in der USA unauffälliger lernen zu können, wie man Flugzeuge in Hochhäuser lenkt. Das schrieb Thea Dorn im Nachhinein zu diesem Stück auf. Ulrike Hage, als Komponistin die Co-Autorin des Hörspiels Bomb Song Untitled. Bitte, bitte, lieber du da oben, wer oder was auch immer du bist, wir haben lange nicht mehr mit dir gesprochen, aber heute tun wir es. Bitte, bitte, schick uns was Richtiges, schick uns eine Katastrophe, das ist es, worum wir dich bitten möchten. Eine Naturkatastrophe, Hungersnot, Dürre, Pest, Sintflut, schick uns eine Diktatur, schick uns einen Krieg, nur bitte, bitte, tu doch, mach doch irgendwas, damit das hier nicht so weitergeht. Schick die Katastrophen, Kriege, Diktaturen doch nicht immer in die Länder, die ohnehin bis zum Hals in der Scheiße stecken. Das ist nicht fair, alle Katastrophen, Kriege, Diktaturen da und wir kleben am Fernseher wie die Nachtmücken, wenn die Katastrophen, Kriege, Diktaturen am anderen Ende der Welt passieren und wir murmeln wie schrecklich die armen Menschen. Aber in Wahrheit schreien wir, warum passiert so etwas nicht endlich einmal bei uns? Wer holt uns raus aus diesem beschissenen Streichenzoo, in dem wir lebenslänglich hocken? Wer verjagt uns endlich aus dem Paradies, denn wir selber haben nicht mehr die Kraft, unsere Ärsche über den unsichtbaren Zaun zu heben, der unseren Streichenzoo umgibt? Wer nimmt uns alles, damit wir endlich wieder von dem Leben träumen können, das wir jetzt einfach nur leben? Bitte, bitte, lieber du da oben, da was du bist. Thea Dorn hat Bombsong im Hinblick auf seine Vertonung verfasst. Der Text ist hart und voller negativer Gefühle. Also ich fühlte mich eigentlich so wie der Gegenpart, der so den Text musikalisch eigentlich auch ein bisschen relativieren wollte. September 2001. Ich schreibe seit August an der Musik und plötzlich werde ich aus dem Kompositionsprozess gerissen. Das erinnere ich noch sehr, sehr, sehr genau. Man ruft mich unten in den Gemeinschaftsraum und mir wird total schwindelig, weil ich dann halt auch wie alle anderen wieder und wieder die Bilder vom 11. September im Fernsehen sehe. Nur, dass ich halt in der Position stecke, dass ich gerade Musik schreibe zu einem Stück, das eigentlich dieses Szenario oder etwas Ähnliches vorweggenommen hat. Wiesbaden 2009, Konzert am Abschlussabend des diesjährigen Literaturfestes. Thea Dorn hat das Literaturfest dieses Jahr kuratiert. Und wir sprachen noch einmal über die damalige Erfahrung, dass ein Text von der Wirklichkeit eingeholt wird und somit viele Passagen neu geschrieben werden müssten. Wir sprachen darüber, wie wichtig freie Wahlen, Bürgerrechte im Allgemeinen und ziviler Ungehorsam für eine demokratische Gesellschaft sind und dass wir das heute ausgerechnet von Ländern wie dem Iran wieder vorgekämpft bekommen. Das Neue an den Anschlägen vom 11. September und damit der wesentliche Unterschied zu den Kamikaze-Fliegern des Zweiten Weltkrieges ist, dass es nicht nur darum ging, möglichst viele Tote, sondern auch möglichst schreckliche Bilder zu produzieren. Während der aufgeklärte Medienkonsument auf die Differenz von Bild und Abgebildetem geeicht ist, versuchten die Männer mit den Teppichmessern in einem fundamentalistischen Akt die Einheit des Schreckens und seiner Abbilder wiederherzustellen. Die Reaktionen auf den 11. September waren vielfältig. Karl-Heinz Stockhausen blickte voll Neid über den Atlantik. Also was da geschehen ist, ist natürlich, jetzt müssen Sie alle Ihr Gehirn umstellen, das größte Kunstwerk, was es je gegeben hat. Dass also Geister in einem Akt etwas vollbringen, was wir in der Musik nie träumen könnten, dass Leute 10 Jahre üben, wie verrückt, total fanatisch, für ein Konzert und dann sterben. Das ist das größte Kunstwerk, was es überhaupt gibt für den ganzen Kosmos. Stellen Sie sich das doch vor, was da passiert ist. Das sind also Leute, die sind so konzentriert auf dieses eine, auf die eine Aufführung. Und dann werden 5000 Leute in die Auferstehung gejagt. In einem Moment. Das könnte ich nicht. Okay. flyene, der knaldede ind i World Trade Center den 11. september 2001, er det største og mest ultimative kunstværk nogensinde. Det siger Karl-Heinz Stockhausen selv. Hvem er Karl-Heinz Stockhausen? Komponisten. Karl-Heinz Stockhausen. Hvad siger han? Han siger, at flyene, der knaldede ind i World Trade Center, er det største og mest ultimative kunstværk nogensinde. Im Anschluss an Stockhausen und anlässlich des Karikaturenstreits in seinem Heimatland fragte sich der dänische Dramatiker Christian Lollicke, ob die Hungersnöte in Afrika in ihrer Abstraktion und Langsamkeit als Never Ending Africa nicht doch das größere Kunstwerk seien als die zwei Türme. Und auch die Performance The Rwanda Killings könnte im Ranking um die größten Kunstwerke aller Zeiten auf einem der vorderen Plätze liegen, wäre nur das Brandmanagement besser gewesen. Daniel Wedel hat das Stück 2006 für den dänischen Rundfunk inszeniert und damit den Prix Europa gewonnen. Falskheden in die Shows. For selvom de får alvor, så spiller folk alligevel i dem. Underwerk, das Wunderwerk, The Ree Mohammedi Show beginnt wie eine laut und völlig durchgeknallte Radioshow, deren Höhepunkt der Wettbewerb um die möglichst authentische Intonation des Ausrufs Oh my God ist. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Im zweiten sehr stillen Teil lässt Lollicke die Opfer zu Wort kommen. Unter anderem ein Kind aus der Schule von Beslan, wo eine aufrührerische tschetschenische Theatergruppe feststellen wollte, wie schnell sich Kinder in Erwachsene verwandeln lassen. Im dritten Teil schließlich kommt Mohammed selbst zu Wort. Mohammed Atta, einer der Attentäter des 11. September, der sich gar nicht mal so sehr als fundamentalistischer Moslem, sondern vielmehr als Exekutor westlichen Selbsthasses geriert. Ein Bruder im Geiste von Thea Dorns Protagonistin mit dem roten Koffer. Doch nicht nur zu Lande, zu Wasser und in der Luft bekommt der Krieg ein neues Gesicht. Auch im Äther beginnt der Kampf um die Besetzung virtueller Territorien. Der Medienkünstler Eran Scherf, in Berlin lebender Sohn deutschstämmiger Israelis, ist mit seinen Hörspielen ganz dicht am Medium Radio. Sein Hörspiel Die Stimme des Hörers aus dem Jahr 2002 über den gleichnamigen Talk-Radiosender hat nur eine Stimme, den Nachrichtensprecher Peter Veit. Der spricht den automatischen Moderator, alle Anrufer sowie die Software des Senders. Hier ist die Stimme des Hörers, ein von einem automatischen Moderator betriebener Rundfunksender für Höreranrufe. Die Stimme des Hörers sendet auf von anderen Sendern gekauften und nicht in Betrieb genommenen Frequenzen. Sie finden den Sender, indem Sie beim Zuhören auf der FM-Skala auf- und abwandern. Zwei Programme assistieren dem automatischen Moderator und können von Ihrem Beitrag aktiviert werden. Das Register und der Index. Das Register beinhaltet Daten wie Namen von Personen, Orten, Kriegen, Zeitungen sowie Szenariofunktionen. Gelegentlich ersetzt das Register die Wiedergabe der Namen durch die Angabe so und so, fügt zu den von Ihnen erwähnten Daten Alternativen hinzu oder informiert Sie über weitere Nutzungsmöglichkeiten der Stimme des Hörers. Die Stimme des Hörers ist ein adressenloser Ort am Rande der Demokratie. Das Zielpublikum ist per Definitionem nicht vorhanden. Der Sender wird ermöglicht durch die großzügige Unterstützung des Visa-Card-Inhaberclubs und der Gastarbeitergesellschaft für Visa-Antragsteller. Weitere Spenden sind nicht gefragt. Hier ist die Stimme des Hörers im FM-Wechsel. Heutzutage gibt es die Stimme Israels in der So-und-so-Sprache nicht mehr. In 18,5 Sendestunden, Minuten, Sekunden, gibt es kein einziges politisches Programm. Nur Musik von So-und-so und So-und-so. Das ist der Anfang unseres Rückzugs aus dem Äther, den wir mit der so und so sprechenden Stimme Israels so mühsam besetzt hatten. Hat man ein Ohr dafür, erkennt man den Hintergrund, vor dem sich Scherfs Hörstück abspielt. Es ist der israelisch-palästinensische Konflikt, in dem nicht nur territorial, sondern auch im Äther planmäßig Unsicherheitszonen geschaffen werden. Die Erzeugung medialer Bilder wird wichtiger als die eigentliche Kriegshandlung. Letztere verschwindet bestenfalls als publikumlose Aufführung hinter ihren selbst erzeugten Medienbildern. Zwischen Bild und Bildunterschrift besteht keine Verbindung. Wie bestimmt man nun seinen Ort im Krieg, wenn sich die Krisengebiete nicht mehr genau abgrenzen lassen, sondern jedes Territorium in einen Zustand von Bedrohung übergeht? Albrecht Kunze, Hörspielmacher und Musiker aus Frankfurt am Main, beschäftigt sich intensiv mit den sogenannten neuen Kriegen, den Räumen, die sie beanspruchen und den Medien, derer sie sich bedienen. Kunze arbeitet an der Demarkationslinie von Kriegs- und Clubkultur. Am radikalsten wohl in seinem Stück Ich auf der Tretmine aus dem Jahr 2002. Wir waren eine tanzende Informationseinheit und angesetzt auf die Vervielfältigung der Kontexte, wobei wir vor der Front im Einsatz waren, vor den eigentlichen Kämpfen, uns rhythmisch vor ihnen herbewegten und so eine zweite Front errichteten. Eine zweite, in der Bewegung unsichtbare Front und zwischen den Linien Flächen anderer Ordnung. Worum es ging, abseits selektiver Schläge, war, Vor- und Nachhut der Kämpfe zugleich zu sein. Ein Schutzring aus bewegten Körpern. Eine Zone, die Distanz schafft zu den Orten der Zerstörung. War, die Grenzen zu verwischen zwischen Interessens- und Krisengebiet und die Zusammenhänge endlos zu vermischen. Das Sinnfeld in Bewegung zu halten und Bedeutungen in beständigem Fluss, aber... Ich auf der Tretmine. Ist Schauplatz realer Zerstörung, Krieg und Kriegszustand, Testgebiet und auch der Datenauswertung. Es geht um Überschreitungen und Übertretungen und um die Sehnsucht nach rückschlussfreien Bewegungen. Um Tanzflächen und Krisengebiete und ihre Zunahme in den 90ern. Um Besetzen und Inbesitznahme von Räumen in der Bewegung und darum, dass auch die tanzende Eroberung eines überschaubaren Ortes eine Form von Ein- und Ausschlussschritten ist. Gibt es eigentlich eine wirkliche Definition für Tanzfläche? Ich meine, eine Beschreibung, die sich nicht an Listen mit Merkmalen oder Lieblingsdetails abarbeitet, sondern daran, ob es um die Grenzen geht oder das Dazwischen. Um etwas Zwei- oder Dreidimensionales, einen Ort oder einen Raum. Um etwas Gedachtes oder tatsächlich außerhalb der Vorstellung Vorhandenes oder etwas Dazwischen. Um die Grenzen oder das Umgrenzte oder einfach Flächen anderer Ordnung. Wo ich bin, scheinen Zentrum und Peripherie eins zu sein oder zusammenzufallen. Gibt es nichts, keinen Horizont und keinen Ort der Geschichte, um den sich die Dinge drehen wie um das Mittelloch der Schallplatte. Eine Landschaft, die ohne Körper zu denken ist. Die vielleicht ist Zone der Auslöschung und Ort, wo ein Speichermedium am Ende ist und keinen Platz mehr hat. Epilog. Nachkrieg. Was aber tun, wenn ein Speichermedium am Ende ist? Und die Übertragungsmedien, das elektromagnetische Spektrum, von den Längstwellen der U-Boot bis in den Gigahertz-Bereich der Satellitenkommunikation besetzt halten? Dann muss man die Daten konvertieren und sich andere Speichermedien suchen. Für den Krieg übernimmt diese Aufgabe traditionell die Geschichtsschreibung, die Ereignisse aus Raum und Zeit in Zeichensysteme wie Schrift und Kartografie übersetzt. Wer das Schlachtfeld sucht, findet es auf der Landkarte dort, wo er das Säbelkreuz als Landkartenzeichen des Schlachtfeldes findet. Der Schriftsteller und Hörspielmacher Jürgen Becker über sein Hörspiel mit dem programmatischen Titel »Die Wirklichkeit der Landkartenzeichen« von 1971. Mich interessierte damals, wie ist es, wenn man ein Zeichensystem versucht, in Wirklichkeit zurückzuübersetzen. Schaut man sich eine Landkarte an, zwar eine Generalstabskarte, dann ist interessant am Rand das Zeichensystem, nicht? Wo für jede landschaftliche Eigenart, ob es eine Mühle ist oder ein Feldweg oder ein Aussichtsturm oder ein Fichtenwald oder ein Laubwald, entsprechende Zeichen angegeben sind. Jetzt schaut man sich die Landkarte nach diesen Zeichen an und versucht das zurückzuübersetzen in das, was man sich vorstellt und was zugleich dabei passieren kann. Und da kam ich darauf, dass zum Beispiel ganz normale Landschaften ehemals Schlachtfelder gewesen sind. Nicht so auf die Art und Weise findet in diesem Hörspiel eine Schlacht statt. Hier kenne ich mich nicht mehr aus. Wenn es nach der Landkarte ginge, müsste ich mich jetzt durch einen Hohlweg bewegen. Und am Ende des Hohlwegs müsste ich auf einer Brücke stehen, die über einen Mühlbach führt. Und auf der Brücke stehen müsste ich bereits die Mühle sehen, die von einer Baumgruppe umstandenen Mühle. Stattdessen aber stelle ich fest, dass ich mich über einen Parkplatz bewege und am Ende des Parkplatzes muss ich wahrnehmen, was sich als Tankstelle offenbart. Aber der Geruch erinnert nicht an eine Tankstelle, sondern an das, was man unter einer Kläranlage versteht. Und da bietet sie sich auch schon zur Betrachtung an, die Kläranlage, die von einer Baumgruppe umstandene Kläranlage. Das ist fein. Ja, das ist fein. Knallfunken oder der Missbrauch von Heeresgerät. Krieg im Hörspiel seit 1914. Eine kleine Mediengeschichte mit Marschmusik von Jochen Meißner. Mit Astrid Meierfeld und Bernhard Schütz. Sowie den Märschen, den Sieg zu verfehlen von Maurizio Kagel. Technische Realisation Lutz Pahl und Hermann Leppich. Regieassistenz Roman Neumann. Regie der Autor. Produktion Deutschland Radio Kultur 2009.